will dich nicht fesseln, nicht fangen, habe dir doch die Freiheit gebracht. Ich bin dir entgegengegangen, um dich von dir selbst zu befreien, um dich von dir selbst zu befreien. Herr, ich hätte dir die Hand gereicht, wollte auch ein Stücklein mit dir gehen. Doch ich hatte Angst, denn ich weiß genau, den ganzen Menschen willst du für dich. Ich will dich nicht fesseln, nicht fangen, habe dir doch die Freiheit gebracht. Ich bin dir entgegengegangen, um dich von dir selbst zu befreien, um dich von dir selbst zu befreien. Immer bin ich dir davon gerannt, wollte, dass du niemals mich erreichst. Kam dann über mich die Nacht herein, da holte deine Liebe mich ein. Ich will dich nicht fesseln, nicht fangen, habe dir doch die Freiheit gebracht. Ich bin dir entgegengegangen, um dich selbst zu befreien, um dich von dir selbst zu befreien. Wollte meine eigenen Wege gehen, tun und lassen nur, was mir gefiel. Menschen rund um mich, die gab es nicht, ich suchte ja nur mich und mein Glück. Ich will dich nicht fesseln, nicht fangen, habe dir doch die Freiheit gebracht. Ich bin dir entgegengegangen, um dich von dir selbst zu befreien, um dich von dir selbst zu befreien. Herr, nun ist mir klar, dass du das Glück dem nur gibst, der sich verschenken kann. Wer im Leben nur sich selbst geliebt, der kam doch ganz umsonst auf die Welt. Ich will dich nicht fesseln, nicht fangen, habe dir doch die Freiheit gebracht. Ich bin dir entgegen.